das Halle-Magazin auf Radio Korax. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Wiederhall hier bei Radio Korax auf der 95,9. Ich bin Nele und moderiere euch heute durch das Abendmagazin. Gerade habt ihr eine Sendung von Common Voices, dem mehrsprachigen Radio, gehört. Und Anastasia, die BFDlerin vom Common Voices, hat eine Stunde eine Live-Sendung gemacht. Jetzt erwartet euch in der ersten Stunde ein buntes Programm. Wir fangen an mit einem Interview über einen Vortrag, der heute im Stadtmuseum in Halle stattfindet. Spielen für Erwachsene aus der Welt der Sextoys. Und danach sondern wir hören auch noch ein Interview, weil heute der Trans Day of Remembrance ist. Genau, und zwischendurch kommen noch ein paar Veranstaltungshinweise und dann geht's auch schon in die zweite Stunde über. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit einem Song, und zwar hören wir Emma Rose mit Liebe süße Mädchen. Ein tolles Lied, wie ich finde. Hört am besten einfach selbst rein. Oh, tut mir leid, war das zu viel? Findest du mich jetzt nicht mehr sexy? Danke, dass du mir das sagst, ich bin jetzt still. Oh, tut mir leid, ich war zu laut. Ich kann es einfach nicht lassen, deine Worte zu hassen. Ich reiß mich jetzt zusammen, ich mach's für dich. Ich bin normalerweise mausig, ja, ich will. Wir sind liebe, süße Mädchen und wir hassen dich so sehr. Ja, das steht uns echt nicht gut, es tut mir leid, mein Herr. Wir sind liebe, süße Mädchen, nein, wir wollen deinen Schwanz nicht sehen. Ja, ich will nur mit meinem Gas chillen und du kannst das nicht verstehen. Wir sind liebe, süße Mädchen und wir hassen dich so sehr. Ja, das steht uns echt nicht gut, es tut mir leid, mein Herr. Wir sind liebe, süße Mädchen, nein, wir wollen deinen Schwanz nicht sehen. Ja, ich will nur mit meinem Gösschen und du kannst das nicht verstehen. Liebe, süße Mädchen von Emma Rose, ein schönes Lied, wie ich finde. Spielen für Erwachsene aus der Welt der Sextoys. Im Rahmen der Ausstellung Spiel weiter, hallische Spielstadtgeschichten, lädt das Stadtmuseum Halle heute Abend um 18 Uhr zum Erkunden von Sextoys ein. Charlotte Bast und Charlotte Schachtschneider, die BetreiberInnen des Konsens-Sexshops in Halle, bringen eine Auswahl an Spielzeugen mit und halten einen Vortrag. Sexspielzeuge sind heute so vielfältig und weit verbreitet wie nie zuvor. Die Auswahl reicht von einfachen Formen bis hin zu technisch und ästhetisch ausgefallenen Designs. Sie beeinflussen nicht nur Lust und Intimität, sondern sind auch eng mit Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und der Emanzipation verbunden. Ihre Geschichte beginnt jedoch weit vor der sexuellen Revolution der 1960er Jahre und reicht sogar bis in die Antike zurück. In Halle spiegelt der Konsens-Sexshop diese Entwicklung wider, indem er als zeitgemäßer Ort Vielfalt, Information und auch Beratung in den Mittelpunkt stellt. Der Vortrag wird sich auch mit diesen Entwicklungen beschäftigen und lädt zum Anfassen der Spielzeuge ein. Heute Morgen sprachen wir mit Lotte vom Consent Sex Shop in Halle über den Vortrag und über das Konzept hinter dem Consent Sex Shop. Zuerst fragten wir Lotte, welches das ausgefallenste Sextoy ist, das heute im Stadtmuseum mit im Gepäck ist. Also, was wir so mitbringen, ist einmal so ein bisschen so ein Überblick über alle verschiedenen Kategorien, die wir so haben. Also, was wir so ein bisschen ausklammern, einfach auch was für Stadtmuseum ist, sind so die BDSM-Sachen, die lassen wir heute da. Und dann versuchen wir so einen kleinen Überblick zu geben, was gibt's alles, Plugs, Vibratoren, was für verschiedene Vibratoren gibt, was gibt's für Menschen mit Penis, was gibt's für Menschen mit Vulva, was kann man mit der Klitoris alles so machen, elektronisch gesehen. Versuchen wir einfach so einen kleinen Überblick zu geben. Also was, glaube ich, mein aktuelles Lieblingstoy ist, was wir mitnehmen, ist so ein total inklusive Pärchenvibrator, der so funktioniert, dass der eine Fernbedienung hat und der hat so einen Airpocket drin, also ein Luftpolster, und man bedient den quasi über das Drücken, Zusammendrücken der Fernbedienung. Und für mich ist immer ein ganz großes Thema irgendwie die Einfachheit der Bedienung, und ich hasse das, wenn dann irgendwie 3, 4 Knöpfe dran sind und du weißt eigentlich gar nicht, naja, was du jetzt irgendwie da machen sollst. Und genau, der ist halt total intuitiv und dadurch auch für ein Sexspielzeug besonders inklusiv. Klingt auf jeden Fall spannend, und gerade auch bei so Sexspielzeugen heutzutage ist ja schon auch eine krasse Diversität oder auch Anwendungsfreude vorhanden. Ich würde jetzt mal die vage These aufstellen, war vielleicht auch nicht immer so, aber ich kann mich auf jeden Fall aus dem Lateinunterricht erinnern, dass es auch schon in der römischen Antike und ich bin mir sicher auch in der griechischen Antike bereits schon Sexspielzeuge gab. Auch Vergil mit seinen Metamorphosen hat ja auch viel über sexuelle Praktiken geschrieben, und daraus hin sind eben diese Mosaiken, die sich in meinem Lateinbuch befunden haben, entstanden. Also dass da eben sexuelle Praktiken auch in Form von Spielzeugen und vor allem halt in der damaligen Zeit Holzdildos schon recht Standard waren. Also viele noblen Menschen oder Menschen aus der Bildungsschicht haben im antiken Rom sich eben auch von Spielzeugen bedient. Das ist dann so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, ist so mein Eindruck, und ist dann mit der Aufklärung, nicht zuletzt eben auch mit den 1960er Jahren und der sexuellen Befreiung der Frau, so wieder ein bisschen hochgekommen. Vielleicht du als Expertin, vielleicht möchtest du da auch nochmal kurz so einen groben eine Entwicklung abzeichnen. Also vielleicht da vorher nochmal, wir sind auf jeden Fall beide keine HistorikerInnen. Das werde ich heute Abend auf jeden Fall auch nochmal sagen. Genau, zur römischen Antike haben wir tatsächlich nicht so viel. Wir haben uns eher auf die griechische konzentriert. Genau, da waren vor allen Dingen Dildos auf jeden Fall aus allen möglichen Materialien. Teilweise aus Ton, aus Holz, wie du sagst. Auf jeden Fall ein Ding. Man muss natürlich dazu sagen, dass es schon eine sehr misogyne Gesellschaft war und dass so homosexueller Sex zwischen Männern quasi so das Nonplusultra galt und Sex mit Menschen mit Gebärmutter halt zur Fortpflanzung gedacht war. Und da gab es auch verschiedene interessante Vorstellungen über den Körper, dass die Gebärmutter irgendwann anfängt, so das Gehirn anzugreifen, wenn die nicht oft genug irgendwie penetriert wird. Und um da auszuhelfen, gab es dann zum Beispiel diese ganzen Dildos. Wir können das halt immer nicht so genau belegen, wie viel Lust dann auch dabei war. Das ist immer schwer zu sagen. Ja, also Mittelalter dann, also habe ich jetzt ein bisschen was übersprungen, aber war natürlich die katholische Kirche in Europa auf dem Vormarsch, und da war das auch gesetzlich verboten, also für Frauen zu masturbieren, irgendwelche Gegenstände dafür zu benutzen, was dazu geführt hat, dass einfach sehr viele Alltagsgegenstände, die quasi nicht nachzuweisen sind, benutzt wurden. Also auch Gemüse und älteres Brot und so. Und genau, du sprichst dann schon die Aufklärung an. Also da ging es natürlich schon so ein bisschen los, dass sich mehr Gedanken drüber gemacht wurde. Unter anderem zum Beispiel von Christian Wolf, in dessen historischen Hörsaal wir den Vortrag auch halten werden. Genau, dazu würde ich gerne gleich nochmal eine Frage stellen. Natürlich. Was da halt aber auch losging, der Begriff der Hysterie, den gibt es auch schon aus der Antike. Das ist auch so ein bisschen das, was ich gerade schon erklärt habe, wurde auch oft mit Hysterie erklärt. Und das war lange Zeit dann auch nach der Aufklärung noch so ein bisschen das Interesse daran, auch Sexspielzeuge herzustellen und quasi Frauen, ich mache jetzt Anführungszeichen, irgendwie in Hysterie zu heilen. Und so sind auch früher Vibratoren entstanden. Und das war tatsächlich lange, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, war das immer so die Begründung. Und mit der zweiten Welle des Feminismus gab es da wirklich so einen großen Befreiungsschlag, wo dann auch dieser berühmte Magic Wand irgendwie vom Rückenmassagegerät quasi umdefiniert wurde. An die Werbung beziehungsweise an so die Erzählung um den Magic Wand kann ich mich auch noch erinnern. Jetzt, wenn ich mich zum Beispiel in meinem Freundinnenkreis umhöre, kann ich schon auch aus einer subjektiven Empfindung sagen, dass Sexspielzeuge auf jeden Fall auch so einen kleinen Trend oder Hype erleben zurzeit. Also ich kenne echt viele Menschen mit Vulva, die auf den Satisfyer schwören, um jetzt keine Werbung zu machen an dieser Stelle im nicht kommerziellen Radio. Aber so Sexspielzeuge sind auf jeden Fall gerade oder freuen sich einer Beliebtheit. Und natürlich gibt es auch immer mehr eine Auseinandersetzung mit sexueller Selbstbestimmung und die Emanzipation von sexuellen Bedürfnissen und so weiter und so fort. Was fehlt dir denn jetzt eigentlich persönlich in diesen Diskursen oder in der Auseinandersetzung, wenn es um Sexspielzeuge und eben um die besagte sexuelle Selbstbestimmung geht? Also eine Sache, die uns sehr auffällt, die auf jeden Fall, die wir einfach am meisten verkaufen und die total viel nachgefragt werden, sind tatsächlich auch Strap-ons. Und das sind aber oft dann Menschen, die den quasi selber umschnallen. Und ich habe das Gefühl, also so, dass es schon mehr wird, dass auch heterosexuelle Männer ihre Prostata entdecken. Aber da ist auch total viel Scham irgendwie noch behaftet. Und genau, ich wünsche mir da halt eigentlich so ein bisschen offeneren Umgang mit, weil wir merken halt schon, dass das Interesse da total besteht. Aber wenn dann doch mal jemand in den Laden kommt, dann ist das irgendwie und fragt, was gibt's denn hier so für Männer? Und dann gucken die vielleicht doch erstmal ein bisschen komisch, wenn wir dann die Analplugs rausholen oder die Prostata-Vibratoren oder so. Und da so ein bisschen offeneren Dialog und auch in die Richtung so ein bisschen mehr Scham abbauen. Also wie du schon beobachtet hast, das beobachten wir auch, dass so viele weiblich gelesene Menschen bei uns da total offen sind in sehr viele Richtungen. Aber bei den cis-hetero-Männern da teilweise noch ganz schön viel Scham, also genau, unter dem sie natürlich auch leiden, ja, verankert ist. Gleichzeitig ist natürlich auch so Sexspielzeug oder auch sexuelle Selbstbestimmung eng verankert in so, ja, Transrechte beziehungsweise Transalltag, also von Menschen, die eben einer Transsexualität angehören oder nicht binär sind und inter sind, weil ja auch oft da ja eben Bedürfnisse sind, die eben mit Sexspielzeugen oder auch ja natürlich auch bei heterosexuellen Menschen zu verorten sind. Wie ist denn, also heute ist natürlich auch der Trans Day of Remembrance, also irgendwie auch zum einen Gedenktag für Menschen, die eben transphobe Gewalt gestorben sind. Zum anderen ist es natürlich auch eben der Pendant zum Trans Day of Visibility, also zur Sichtbarmachung von Transidentität. Ja, wie ist denn da so deine Beobachtung? Spielt das überhaupt so eine krasse Rolle? Also der Sexshop beziehungsweise auch einfach Sexspielzeuge in der Trans-Community? Ja, definitiv. Also was aber für Probleme sind, ist, dass es total erstens wenige Hersteller gibt und zweitens auch wenige Großhändler, die sowas überhaupt verkaufen. Also wir haben jetzt, also die vor allen Dingen auch so genderneutrale Sachen verkaufen, aber auch speziellere Sachen. Und, da gibt es jetzt einen Großhändler in Europa, die sitzen in Estland, die da wirklich ein cooles Sortiment haben und so. Bis wir das gefunden hatten, hat es jetzt irgendwie auch eine Weile gebraucht. Also es gibt so in der Industrie, würde ich sagen, so sehr, sehr wenig Visibilität für solche Themen. Und das ist alles dann, dadurch wird es halt teilweise auch teurer, weil es halt genau von kleinen unabhängigen Herstellern hergestellt wird, was ja an sich auch irgendwie eine gute Sache ist. Auf der anderen Seite hat es dann halt eine höhere Schwelle, irgendwie was den Preis angeht. Also auf jeden Fall auch da noch eine kleine Leerstelle, die zu füllen gilt. Euer Vortrag heute, du hast es eben schon angesprochen, findet im historischen Hörsaal im Stadtmuseum statt. Und da sprach auch schon im 18. Jahrhundert Christian Wolff. Wer das ist, kannst du wahrscheinlich genauer erzählen. Und der sprach da vor Studierenden, oder ich glaube vor allem vor Studenten, da muss man an der Stelle nicht gendern, über Lustzeugung und Selbstbefriedigung. Und heute irgendwie, ja, knapp 300 Jahre später schließt ihr da mit eurem Vortrag an. Was meinst du, was unterscheidet euch denn von dem Vortrag von Wolff aus dem 18. Jahrhundert? Und worum ging es da eigentlich inhaltlich und worum geht es dann bei euch? Also Christian Wolff war einer der wichtigsten Philosophen der deutschen Aufklärung. Und Christian Wolff hat in der Uni Halle gelehrt und es war wohl so üblich, dass die teilweise auch ihren eigenen, also es war sein Wohnhaus quasi, das Christian-Wolff-Haus. Und das war, wo wir jetzt drin halten, war also sein Hörsaal quasi, wo er vor seinen Studenten, das brauchen wir nicht gendern, Vorlesungen gehalten hat. Ja, und es gibt quasi diese Mitschriften von einem Studenten. Also das sind die Quellen, auf die sich das da bezieht. Er hat quasi nie in seinen Veröffentlichungen selber irgendwie sowas gesagt, sondern er muss wohl in seiner Vorlesung so Anleitungen gegeben haben. Also auch ganz, ganz praktisch. Also irgendwie sowas wie den Kissen unter den Po, dann ist der Winkel besser. Und hat quasi da den für damalige Zeiten halt neuen oder Gedanken, das ist quasi bei heterosexuellem Sex geht es natürlich da nur drum, auch besser ist, wenn beide quasi Spaß dran haben. Man muss dazu sagen, dass Wolff war Rationalist. Also für ihn ging es quasi ja darum, dass irgendwie so technisch einfach besser zu machen. Also es ging ihm jetzt nicht darum, dass es dann irgendwie Frauen besser geht irgendwie oder so, sondern es ging, also er war so sehr technisch. Er wollte auch alles strukturieren und einteilen, halt so sehr dieser Teil der Aufklärung, den ich auch irgendwie eher so kritisieren würde oder auf den sich heutzutage noch einige beziehen, was auch ein bisschen komisch ist, finde ich. Ja, er wollte es sehr strukturieren und wir haben natürlich ganz klar eher so den Lust und Freude und Spaß an der Sache Ansatz heutzutage, was unseren Vortrag ja, anders macht. Wir bringen ganz viele Sachen mit, die man auch anfassen kann und genau, wo man Sachen für sich lernen kann. Aber praktisch waren wir, glaube ich, sind wir beide. Also er hat wirklich sehr praktische Sachen da erzählt. Okay, also es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken heute Abend im Stadtmuseum bei eurem Vortrag, der um 18 Uhr beginnt. Wenn einige der Zuhörenden zum Beispiel nicht in Halle wohnen, zum anderen auch vielleicht heute Abend keine Zeit haben, gibt es natürlich euren Consent Sex Shop in Halle, der erste in seiner Art auch, wie mir ein Vögelchen gezwitschert hatte. Und ihr habt in dem Namen halt diesen Präfix Consent Sex Shop, der euch natürlich auch von anderen Sexshops unterscheidet, beziehungsweise das so ein bisschen hervorhebt, aber natürlich auch das oder ein gewisses Konzept mit sich bringt im Namen. Magst du einmal kurz erzählen, welches Konzept dahinter steckt und wie man euch dann auch finden kann, vielleicht auch digital für diejenigen, die nicht in Halle sind? Ja, gerne. Also wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Namen. Und am Ende kam es dann so, weil wir haben auf jeden Fall auch eine große BDSM-Abteilung, da haben wir heute noch, also genau, da wird es heute gar nicht so drum gehen. Das ist ja eine Szene, wo das Konzept Konsens überhaupt entstanden ist und wo das halt sehr wichtig ist, dass genau, alles immer vorher genau klar ist und abgesprochen ist. Also wir wollen auf jeden Fall auch die BDSM-Community ansprechen und die sichtbar machen und zeigen. Und aber gleichzeitig ist es ja mittlerweile einfach ein universaler, extrem wichtiger Begriff und die Grundlage von allem, was wir da verkaufen. Also abgesehen von den Gender-Affirming-Sachen vielleicht, geht alles da los mit Konsens. Fand es in Englisch ein bisschen sexier, deswegen haben wir uns jetzt nicht Konsens genannt. Und also das, was wir da umsetzen, ist auf jeden Fall auch, dass wir versuchen, viel zu informieren und wirklich auch lange zu beraten. Und also natürlich so, wie die Person es möchte. Jede Person, die bei uns rausgeht, quasi auch eine informierte Entscheidung treffen kann mit dem, was sie da dann gekauft hat. Was ja auch einfach eine Voraussetzung für Konsens ist. Im Gespräch mit Lotte vom Konsens Sexshop Halle über den heutigen Vortrag im Stadtmuseum in Halle, aber auch die historische Entwicklung von Sextoys von der Antike bis in die Gegenwart. Der Vortrag findet jetzt gleich um 18 Uhr im historischen Hörsaal im Stadtmuseum Halle statt. Er ist kostenfrei und es können auch Spielzeuge angefasst und kennengelernt werden, die der Konsens Sexshop im Angebot hat. Und wer es jetzt so kurzfristig, also ist ja doch relativ kurzfristig, nicht schaffen sollte, kann den Konsens Sexshop auch in der großen Steinstraße 68 finden, sowie online unter konsens-halle.de oder auf Insta konsens.halle und im Joy Club. Ja, und bevor wir jetzt zu den anderen Veranstaltungen und Terminen übergehen, die jetzt die nächsten Tage so in Halle und Umgebung stattfinden, spiele ich euch noch ein Lied, und zwar das neue Buntspecht-Lied. Ich bin ein großer Fan von der Buntspecht-Band und es heißt Probably und ist mal ausnahmsweise auf Englisch. Viel Spaß beim Zuhören. Das Lied Probably von Buntspecht gehört. Und jetzt kommen Veranstaltungen und Termine, die die nächsten Tage in Halle und in Leipzig sind. Einmal will ich nochmal erinnern, dass im Rahmen der Ausstellung Spiel weiter, Hallische Spielstadtgesellschaft, das Stadtmuseum Halle heute zum Erkunden von Sextoys einlädt. Also bis 18 Uhr könnt ihr noch. Oder ab 18 Uhr könnt ihr in den historischen Hörsaal im Stadtmuseum gehen. Das ist kostenlos und bestimmt, also es klang sehr interessant. Ich fand das Interview sehr gut. Das Netzwerk Musikveranstaltende Halle lädt kommendes Wochenende zu Vorträgen, praxisnahen Workshops und vielfältigen Netzwerkmöglichkeiten ein. Themen vom Nachtfalter-Symposium sind Musikveranstaltung, Nachtkultur, Veranstaltungsmanagement, Finanzierung, Recht und Sicherheit, das Thema Nachhaltigkeit und Inklusion. Darüber hinaus bietet das Symposium auch Raum für praktische Erfahrung und Austausch. Es wird natürlich auch eine Aftershow-Party geben und Jam-Sessions, um die Community auch außerhalb der Workshops zu vernetzen und die Möglichkeit, Initiativen, Vereine und Projekte vorzustellen, um die ganze Szene zu stärken und auch Kooperationen anzustoßen. Das Ganze ist am Freitag und am Samstag im Lichthaus in Halle in der Dreihauptstraße 3 zu erleben. Mehr Infos findet ihr auf dem Instagram-Kanal Musikveranstaltende Halle und auch bald unter musikinhalle.de. In Leipzig wird heute aus dem Buch Klimakommunismus – Gleichheit in Zeiten der Erderwärmung von Miltiades Olis gelesen. Das Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie wir in Zeiten der Klimakrise gerechter und nachhaltiger zusammenleben können, ohne autoritäre Ideen, sondern mit einer neuen Kultur des Teilens. Und dafür soll auch ein Raum eröffnet werden, in dem Menschen gerne über Gerechtigkeit, auch mal wieder über Klimaschutz und gesellschaftlichen Wandel ins Gespräch kommen können. Organisiert wird die Veranstaltung von den Students for Future, die dazu jetzt ab 18 Uhr in die Frauenkultur in der Windscheidstraße 51 einladen. In Leipzig gibt es am 21. November, also morgen, einen Vortrag über Project 2025. Mit dem Project 2025 hatte die Heritage Foundation eine Roadmap für den Umbau von Institutionen und Gesellschaft vorgelegt. Den Regierungsapparat radikal verändern, Macht und Kontrolle im Weißen Haus bündeln, die eigene Agenda schnell und hart durchsetzen. Und auch 10 Monate nach Trumps Amtsantritt lohnt sich die Auseinandersetzung mit einem Programm, das auch weit über seine Person hinausgeht. Das Ganze geht von 19 bis 21 Uhr und findet im Pögehaus in der Leipziger Neustadt statt. Und dann noch ein Theaterstück. Wärme im Herzen als wichtigstes Gut in kalten Zeiten. Es wird eine Premiere geben von Die Schneekönigin am Samstag um 15 Uhr im Großen Haus in Quedlinburg im Harztheater. Ja, es klingt auf jeden Fall nach was, was man sich schön am Wochenende angucken kann. Jetzt spiele ich noch einen Song, bevor wir dann zu einem Interview übergehen zum Trans Day of Remembrance, der ja heute ist. Und da wird es darum gehen, wie sich trans- und nicht-binäre Menschen in Medien sehen. Passend dazu habe ich mir einen Song rausgesucht von Mavy Phoenix. Mavy ist ein Trans-Künstler aus Österreich und macht, wie ich finde, sehr coole Musik. Genau, Nothing Good. Viel Spaß beim Hören. Bis ich mich selbst von hinten. Nothing is ever right with you. Nothing is ever good with you. Nothing is good enough for you. Good enough for you. aha, aha. Ja. Ja, aha, aha. Ja, aha, aha. Ja, aha, aha. Ja, go. What you tryna do to me, angel? I try to see it from a whole different angle. I got the bubbly order, you can bring the candles. And we can enjoy what you make, it so painful. Even if I can't stop, and it looks like I can, I won't try everything to just be your man. Even if I can't stop, and it looks like I can, I won't try everything to just be your man. What you tryna do to me? What you tryna do to me? What you tryna do to me? What you tryna do? What you tryna do to me? What you tryna do? Maeve Phoenix mit dem Lied Nothing Good und damit eine perfekte Überleitung, weil Maeve Phoenix eine Transperson und zwar ist heute der 20. November und der markiert den internationalen Gedenktag von Opfern von transphober und patriarchaler Gewalt, den Trans Day of Remembrance und ist damit das Pendant zum 30. März, dem Trans Day of Visibility, um an all diejenigen zu gedenken, die durch transphobe und patriarchale Gewalt gestorben sind, aber auch nicht zu sehr in eine Traurigkeit abzugleiten, widmen wir uns ganz selbstreferenziell heute mit eben dem Pendant, nämlich der Sichtbarmachung von Transidentitäten. Und das in Medien. Und dazu fand vor 2 Jahren eine Studiodebatte bei Radio Korax statt, die vor allem eben Trans-, Nichtbinäre und Interpersonen zu Wort kommen ließ und sich mit deren Selbstwahrnehmung in Medien auseinandersetzte. Dazu wurde zunächst in die Runde gefragt, wie alle Beteiligten sich in der Kinder- und Jugendkultur in Film und Serien repräsentiert gefühlt hatten. Ja, war wenig, kaum was. Vor allem, wenn was war, hauptsächlich dann schwule Männer, hauptsächlich auch dann weiße schwule Personen, hin und wieder mal eine lesbische Person. Aber dann hört es auch schon langsam auf, so was ich in meiner Erinnerung habe. Ja, also ich kann dazu nur sagen, es war extrem wenig. Ich bin wahrscheinlich die älteste Person hier und habe das noch so kurz nach der Wende mitbekommen. Und da war das quasi nicht existent, ne? Also das in Medien total wenig frequentiert, gerade Transsexualität, Queerness extrem wenig. Ich erinnere mich, dass es, wenn wir über Transsexualität reden, auch sehr sensationalisiert wurde. Also so bei CIA Miami oder Sex in the City, weiß ich auch, gab es so eine Szene irgendwie mit SexworkerInnen auf der Straße, die von Samantha dann total dumm gemacht worden. Und wenn es so um Transpersonen ging, dann schon echt immer sehr judgy und verurteilend. Und dementsprechend hat sich das auch, glaube ich, auf das gesellschaftliche Bild niedergeschlagen. Also ich erinnere mich nicht, dass ich überhaupt wusste, dass ich nach Queer-Repräsentation gucken möchte oder soll. Also rückblickend ist ja schon ein Ding, dass in Filme und Serien so für Kinder und Jugendliche oft die böse Wichte oder der AntagonistInnen, dass die so queer-coded sind. Gibt zum Beispiel bei Ariel die Meerjungfrau, also da ist Ursula zum Beispiel so queer-coded oder Beck Impossible, ich weiß nicht, wie die heißt. Shigo. Und das finde ich irgendwie so rückblickend irgendwie spannend, dass so uns quasi, obwohl wir es gar nicht wussten, so ein negatives Bild von, also das so connected wurde, Queerness und nicht was Negatives. Also Sexualität hat natürlich manchmal eine Rolle gespielt, aber auch das eher selten. Und gerade wenn es um Transpersonen geht, die kamen halt höchstens mal so als, um sich darüber lächerlich zu machen eigentlich vor. Und gerade wenn wir dann über nicht-binäre Transpersonen reden oder nicht-binäre Personen allgemein, das kam halt gar nicht vor. Und ich habe auch das Gefühl, dass das mir sehr persönlich halt einfach geschadet hat, weil wenn man nicht weiß, dass etwas außerhalb der Binarität existiert, dann ist es auch extrem schwierig herauszufinden, wie man sich selbst identifiziert. Wie denkt ihr, hat sich das heute verändert mit der Sichtbarkeit? Fühlt ihr euch mehr repräsentiert oder als vielleicht als Gleichbeam ist es schlimmer geworden? Was sind so eure Erfahrungen? Ja, also ich finde, es ist wesentlich besser geworden, gerade durch die neuen Medien. Können natürlich die Personen sich einfach selbst präsentieren. Ne? Also der Raum ist einfach viel größer, wo sich Menschen darstellen können, zeigen können, hey, hier bin ich, das bin ich. Und ich finde das unglaublich gut. Die Schattenseite davon ist, dass diese Menschen zum Teil sehr viel Hass abkriegen und sehr viel Gegenwind bekommen. Ja, das war dann wahrscheinlich, bei den alten Medien war das nicht so der Fall, weil man immer noch diesen Filter hatte, wo nicht gleich irgendwie ein Feedback zurückkam. Ja, ich finde auch, es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden und eben auch, wir haben in der Zwischenzeit immer noch ein paar Repräsentationen eben auch über Transmenschen, was mir aber immer noch fehlt in den klassischen Medien wie Film und Fernseher und so Zeug, sind eben die nicht-binären Transpersonen beziehungsweise generell auch das offeneres Bild auf Transpersonen geworfen wird, weniger mit Vorurteile. Das haben wir immer noch sehr in gerade Filmen und Serien, dass wenn Transpersonen vorhanden sind, sind sie meistens binär und dann ist immer die Frage, wie ist auch das Bild, das auf diese Person geworfen wird. Und was mir gerade noch eingefallen ist, dass es auch immer oder meistens als ein Thema ist, dass diese Person dann trans ist oder dass diese Person queer ist und dass es nicht so ist, dass es einfach so ist, sondern es wird immer zum Thema gemacht, es wird immer thematisiert. Ja, voll, da stimme ich dir auch zu. Also es wird immer so auf das Trans-Ding irgendwie heruntergebrochen. Und es gibt zum Beispiel wenige Leute, die selbst trans sind oder nicht binär und trotzdem irgendwie in Film und Fernsehen, vor allem im deutschsprachigen Raum, groß vertreten sind. Also wenn, dann schon eher so im amerikanischen Raum. Ich glaube, da war ja auch so 2015, ich glaube, The Time hatte das mit The Transgender Tipping Point mit Laverne Cox bei Orange is the New Black betitelt, dass ab diesem Zeitpunkt auch eine positive, wenn auch bei binären Transpersonen, Repräsentation stattgefunden hat. Und ich glaube, da ist der deutschsprachige Raum, hinkt noch ein bisschen hinterher. Also da sehen wir im anglophonen Raum schon sehr viel mehr. Es gibt eindeutig irgendwie mehr Repräsentation von queeren und auch, also queeren Menschen abseits von weißen, schwulen Cis-Menschen oder Cis-Männern. Aber also ich finde es so ein bisschen tricky, weil es auch so ein bisschen sozusagen zum guten Ton in Anführungsstrichen mittlerweile gehört, eine gewisse Repräsentation muss stattfinden und die dann aber auch gleichzeitig wieder sehr normierend ist. Also dieser Transgender Tipping Point und die Repräsentationen, die dann kamen, waren halt, wie schon auch gesagt, vor allem dann binäre Transmenschen, die medizinisch transitionieren, die weiß sind, die abled sind und so weiter. Und dadurch, dass es so mehr Sichtbarkeit von ein Teil der Trans-Community oder von einer Trans-Community nur Abbildung gibt, wird halt auch das Bild an sich sehr normiert und es schließt dann umso mehr die anderen queeren Lebensrealitäten aus. Ja, genau, das kann ich so nur bestätigen. Das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten Menschen aus der Szene so stört oder die meisten Menschen, die sich als trans identifizieren. Immer dieses, du musst so sein, gezeigt wird. Ne? Also du musst irgendwie cis artig sein, damit du akzeptiert bist. Du kannst dich nicht einfach frei entfalten. Du kannst nicht einfach sein, wer du möchtest, sondern hey, hier, da ist eine Cis-Person, sei gefälligst genauso wie die, dann bist du anerkannt. Ansonsten möchten wir dich ja nicht sehen. Gerade in den Medien sieht man das ganz oft. Ne, da ist immer diese weiße, passy Transfrau zu sehen, die so 2 Jahre auf Hormon ist, eine Geschlechtsangleichung anstrebt und was anderes existiert quasi nicht. Das wird immer gezeigt und anderen Transpersonen wird dann gesagt, so musst du sein. Was anderes hat es nicht zu geben. Und das ist halt völlig falsch. Das ist Blödsinn, weil es gibt so viele Facetten davon. Ich finde es halt auch eigentlich ganz interessant, wenn man sich anguckt, wenn wir jetzt über die fehlende nicht-binäre Repräsentation reden, wenn man sich anguckt, wo nicht-binäre Personen gerade wenn wir über Serien oder Filme reden, vorkommen, sind das meistens Situationen, wo Leute eine bestimmte Rolle hatten und sich dann als nicht-binär geoutet haben und die Rolle dann sozusagen für sie dementsprechend umgeschrieben wurde. Also dass sozusagen von vornherein eine nicht-binäre Person in einer Serie sozusagen geplant war, das ist fast gefühlt noch seltener. Aber ich finde, dass schon ein Fortschritt da ist, weil wenn ich so in vor 15 Jahren gucke in die Zeit, dann war Nicht-Binarität und auch wenn wir über A-Spec-Personen reden, also Leute, die auf dem aromantischen oder asexuellen Spektrum sind, die einzige Repräsentation, die existiert hat, eigentlich immer Aliens und Roboter. Und das ist, wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir auch tatsächlich Menschen haben, die eine Repräsentationsfigur für diese Leute sind, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil diese ganze Dehumanisierung, die dadurch stattgefunden hat, glaube ich, den Leuten auch sehr geschadet hat. Auch. Das ist ja auch interessant, dass jetzt selbst in Serien oder im Film Roboter trotzdem gecisgendert wurden, ne? Wenn man das sieht so. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel Andromeda. Da ist dieser Android und dieser Android ist aber trotzdem feminin klar zu definieren. Oder bei vielen Sci-Fi-Serien ist das ja immer wieder so, dass es da Androiden gibt und die sind trotzdem, ne, genderklassifiziert. Die können nicht einfach ein Roboter sein, die können nicht einfach nicht binär sein oder was weiß ich. Nein, die müssen auch wieder in dieses Bild reinpassen, selbst bei sowas Abstrakten. Habt ihr in den letzten Jahren trotzdem so was wie Backlashes dagegen erlebt? Also ich meine, die regelmäßig passierenden, naja, ich weiß nicht, ob ich es Shitstorms nennen würde, aber dieser Outrage, der dann sich auf konservativen Plattformen von konservativen Leuten entlädt, über Repräsentationen von queeren Menschen in Medien, die gibt es ja nach wie vor. Und die werden auch gefühlt tatsächlich in den letzten Jahren eher lauter. Gerade seit Transidentität in den Vereinigten Staaten vor allem ja zu so einer Art, wie sie das dort ja immer nennen, Culture War sozusagen dekliniert wurde, habe ich das Gefühl, dass es eher immer mehr wird. Ja, also wenn man jetzt auch dran denkt, dass Disney jetzt auch in den Kinderfilmen eben versucht, irgendwie irgendwas an Repräsentation ein bisschen reinzubringen. Und wenn man dann mal schaut, was es da so für Kommentare dazu gibt, die dann da über, ja, Frühsexualisierung von Kindern in Anführungszeichen, ist halt so eher schwierig dann auch, was da alles dann an Rückmeldungen von Menschen kommt, die für die das anscheinend ein Problem ist, alle Leute zu repräsentieren, weil wir existieren ja. Also wir gehen ja nicht weg. Queere Menschen gehen ja nicht weg, wenn wir nicht mehr repräsentiert werden. Nein, wahrscheinlich leiden wir nur weiter darunter. Ja, das ist halt auch immer, in Deutschland, finde ich, ist das noch alles ganz okay und da wird das ganz gut repräsentiert. Es gibt zwar auch einen gewissen Gegenwind, aber ich denke, in anderen Ländern ist das viel krasser. Und wenn man dann in die Medienlandschaft reinguckt, ne, Netflix oder Disney und wie das alles heißt und was es da alles gibt, dann wollen die ihre Filme und Serien halt auch in anderen Ländern verkaufen, wo das zum Teil wirklich schwer verfolgt wird, illegal ist, zum Teil nicht gewollt wird von den Regierungen. Und die Plattformen müssen sich halt danach richten, ob das jetzt bei uns hier in Deutschland oder in Amerika okay ist oder nicht. Die wollen ihre Serie halt auch in China zeigen, ne? Oder in anderen Räumen. Ich stimme dir grundsätzlich darin zu, dass die Debatte in Deutschland kleiner ist oder nicht so sichtbar ist. Ja, weil das hier tatsächlich einfach noch nicht zu so diesem politischen Thema geworden ist. Aber ich finde, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weg von fiktionalen Medien. Aber auch wenn wir Medien bestehen ja nicht nur aus Serien und TV, sondern auch aus Nachrichten und sonst was. Und wenn wir uns gerade da diese Debatte um gendergerechte Sprache angucken, die geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von sozusagen Integrativität gegenüber nicht-binären Personen, gegenüber Interpersonen und so weiter. Da sieht man ja schon sozusagen, in welche Richtung sich das, glaube ich, auch hier bewegen wird. Ja, voll. Und daran anknüpfen vielleicht auch zum Beispiel die FAZ oder die Emma, die bringen halt konservative Medien, wenn es ums Thema Selbstbestimmungsgesetz, das ja reformiert wird, die bringen da ja auch so ziemlich hetzende Kommentare irgendwie drüber heraus und spielen da eben auch auf diese ganze Bathroom-Debatte so ein bisschen an. Okay, was machen wir dann mit den ganzen Frauenspaces, wenn dann irgendwie jeder Mann in Frauenklamotten irgendwie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vorbeikommen kann. Und da sehen wir ja auch schon so, was deutsche Medien, Nachrichtenlandschaft angeht, so ein Backlash, wogegen so eine Öffnung und Liberalisierung von Transpersonen eben versucht wird, es zurückzuhalten und klein zu machen. Was wünscht ihr euch an Repräsentation für die Zukunft oder wie stellt ihr euch das vor, dass ihr sichtbarer seid und auch gut repräsentiert seid und nicht nur Sichtbarkeit für den Zweck der Repräsentation? Ich wünsche mir ganz arg mehr nicht-binäre Personen und zwar ohne, dass es das Hauptthema ist, dass sie nicht-binär sind. Ich wünsche mir in jeglicher Art von Medien einfach die Repräsentation von Menschen, die nicht-binär sind eben. Und dass es nicht das Hauptthema ist, sondern dass es um die ganzen allgemeinen Struggles im Leben geht, so, aber trotzdem eben, ja, dass man einfach repräsentiert wird. So, in meinem Leben dreht sich zwar viel darum, dass ich nicht binär bin, aber auch nicht alles. Und das wäre schön, das eben mal zu repräsentieren, einfach sichtbar zu machen. Oh ja, das kann ich sehr relaten. So, trans zu sein ist manchmal sehr anstrengend. Das ist immer Thema. Wenn du irgendwie über die Straße gehst, hey, wie lange machst du denn schon eine Transition? Hey, warum nimmst du Hormone? Machst du das? Machst du dies? Und da mal irgendwann nicht dran erinnert zu werden ständig, wäre manchmal ganz schön. So, und das ist, na, diese ganze Thematik dann immer wieder aufzurollen und immer wieder das erzählen zu müssen. Und Menschen kriegen dann, ne, gerade Cis-Personen, dieses, ach ja, die kann man ja alles fragen, die finden das ja okay, die repräsentieren sich ja selbstständig so. Und das ist mitunter nicht so cool. Also es ist mitunter sehr unangenehm, ständig darauf angesprochen zu werden. Und zu dem Thema mehr Sichtbarkeit wollte ich noch sagen. Es gibt ja viel Sichtbarkeit. Ne? Also jetzt demnächst wird der Trans Day of Visibility. Da geht es um Sichtbarkeit. Und ja, da ist genau so ein Punkt, wo man dann mal solche Fragen stellen kann, wo Leute sich hinstellen und sagen, hey, hier, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt möchte ich gerne diese Fragen haben, aber bitte lasst mich doch meinen Alltag damit in Ruhe. Ich will nicht die ganze Zeit auf Arbeit darüber reden und in allen möglichen Spaces darüber reden. Wenn ich nur mal in eine Bar gehe, werde ich darauf angesprochen. Ja, und Thema hatten wir vorhin schon ein bisschen. Ich fände es sehr schön, wenn wir mehr Nicht-Konforme, gerade Transpersonen haben, also sowohl, keine Ahnung, Transfrauen, die nicht super sich weiblich repräsentieren oder präsentieren oder auch die nicht in sozusagen weibliche Genderrollen sich reingezwungen fühlen, was ja auch bei realen Transpersonen außerhalb von jetzt fiktionalen Medien tatsächlich leider ein Ding ist, zu dem sie leider oft gezwungen werden, oder auch nicht-binäre Personen, die nicht super androgyn sind und so weiter und so fort, und dass die ganze Breite sozusagen von queerem Leben wirklich abgebildet wird, auch die Communities, die wir haben und die Kultur, die wir halt haben, die ja auch darüber hinausgeht, welche Pronomen wir benutzen oder welche Sexualität wir haben. Das war ein kleiner Ausschnitt einer längeren Studiodebatte, in der es um die Selbstwahrnehmung von Trans-, Nichtbinären und Interpersonen in Medien ging. Denn heute ist der internationale Gedenktag von Opfern transphober und patriarchaler Gewalt, Trans Day of Remembrance. Ein Tag, der uns nicht nur zum Gedenken und Erinnerten der Ermordeten einladen soll, sondern auch im Allgemeinen Transidentitäten sichtbar machen soll und Anlass bietet, den Menschen aus der Community zuzuhören, wie jetzt in diesem Gespräch. Und damit sind wir jetzt am Ende dieses Beitrages angekommen und ich spiele ein Lied mal wieder. Und zwar, das Lied heißt Guck mich nicht an von Ildiko. Ist ein bisschen was anderes, als was ich bis jetzt gespielt habe. Ich stehe auf der Straße, Männer nerven mich. Guck mich nicht zu lange an. Guck mich am besten gar nicht an. Ich stehe auf der Straße, Männer nerven mich. Guck mich nicht zu lange an, guck mich am besten gar nicht an. Warum denkst du nicht einmal nach, bevor du deinen Mund aufmachst? Halt dein Maul. Und ich raste aus, das ist eine Sekunde zu viel, aber mach dir nichts draus. Ich trau mich eh nicht zu sagen, weil es ja nur ein Blick war. Ich fühl mich nicht gesehen und du fühlst dich weiter sicher, Wichser. Ich steh auf der Straße, ja. Männer nerven mich. Männer. Guck mich nicht zu lange an, guck mich am besten gar nicht an. Warum denkst du nicht einmal nach, bevor du deinen Mund aufmachst? Ich stell mich auf den Zaun, dann piss ich auf dich drauf. Dann kipp ich alles auf dir aus, was ich in meiner Tasche hab. Alles, weshalb mich ein Blick von dir so aggro macht. Wollt einfach nur hier lang gehen, Mann, und bin schon wieder abgefuckt. Immer wieder, bald klatsch ich euch alle nieder. Es wird wieder schlimmer und ich komm nicht damit klar. Jeder Pisser denkt, er hat mir was zu sagen. Er denkt, seine Meinung wäre relevant. Doch wenn er noch länger spricht, klatsch ich seinen Kopf gegen die Wand. Ich steh auf der Straße, Männer nerven mich. Guck mich nicht zu lange an, guck mich am besten gar nicht an. Warum denkst du nicht einmal nach, bevor du deinen Mund aufmachst? Wichser, einfach ungefragt reden, obwohl du nichts zu sagen hast. Du hast mir nichts zu erzählen, ich war noch nie in meinem Leben so aggressiv. Noch nie hat jemand einen Arschtritt so sehr verdient. Warum gehst du nicht zur Seite, wenn ich dir entgegengehe? Hast du nicht verstanden, was ich mit dir mach, wenn ich will? Ich hab gesagt, guck mich nicht an, das macht mir Angst. Ich weiß, ich bilde es mir nicht ein, hau ab, solange du noch kannst. Guck mich nicht an. Ich steh auf der Straße, Männer nerven mich. Guck mich nicht zu lange an, guck mich am besten gar nicht an. Schon mal drüber nachgedacht, dass du da einfach pissen kannst. Ich steh auf der Straße, Männer nerven mich. Guck mich nicht zu lange an, guck mich am besten gar nicht an. Warum denkst du nicht einmal nach, bevor du deinen Mund aufmachst? Guck mich nicht an von Ildiko. Ein Lied aus ihrem Album Mach Platz. Mann kennt es vielleicht nicht direkt, aber ich habe es mal gehört und fand es einfach mega cool, weil es eine Wut beschreibt, die ich oft in mir habe. Ein Lied, was auch Wut beschreibt, ist von Chumbawamba, Enough is Enough. Ein sehr tolles Lied, was ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, aus dem Album Anarchie. Und das hören wir jetzt. Und danach kommen auch schon die Antifa-News für diesen Donnerstag. Genau, passend zum Thema. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. Tryna get to get this damn thing done. It can't done. Come shoot the fascists with a gun. Cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just vanity, insanity. Fusion cannot stand it, see. No man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan to stop them with a bang. We sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't think right. You burnt us in the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people and the children who are living in the past. Just blast and blast, no make the fascist man last. The fascist man a gunshot. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. On, you know the feeling so strong. So long, it's wrong, I'm telling you it's wrong. Destruction, confusion, and blaming it on the color. I wonder, in horror, could the people start to follow? Are the leaders and the rulers who are putting up defense? It's dense, immense, and you say you're talking sense. Bull, bull, I want to say it full. People on the radio, you know we'll make a poll. So I try to tone it down to make the whole world know that the language of my violence will proceed in my show. Flow, flow to make the fascist man know that unity is here and unity will grow. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Enough is Enough von Chumbawamba aus ihrem Album Anarchie. Und passend zum Thema Anarchie hören wir jetzt die Antifa-Nachrichten heute vom 20.11. Viel Spaß! You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 20. November 2025. Die einzigen Nachrichten in Deutschland, die vermutlich nicht in die Vereinigten Staaten unter dem autoritären US-Präsident Donald Trump einreisen dürften, es sei denn, wir löschen unsere J.D. Vance-Memes noch schnell von unseren Smartphones. Heute geht es in unseren Kurzmeldungen unter anderem um die Einstufung der Antifa Ost als Terrororganisation durch die US-Regierung, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Sitzblockaden und das Dessau Afro-Festival, das den Amadeo-Antonio-Preis 2025 gewonnen hat. Nach unseren Kurzmeldungen erfahrt ihr in einem Beitrag mehr über die geplante Neugründung der AfD-Jugendorganisation in Gießen mit dem Namen Generation Deutschland. Danach gedenken wir den Opfern rechter Gewalt. Anschließend erhaltet ihr unsere antifaschistischen Veranstaltungstipps. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Die US-Regierung stuft die Antifa Ost und drei weitere europäische Gruppierungen als linksextreme Terrorgruppen ein. Darüber berichtete unter anderem die Tagesschau am Donnerstag, dem 13. November. Zu den weiteren von der US-Regierung als Terrorgruppen eingestuften Gruppierungen gehören die Informal Anarchist Federation International Revolutionary Front, FAI, FRI aus Italien sowie die beiden Gruppen Armed Proletarian Justice und Revolutionary Class Self-Defense aus Griechenland. Damit stehen die Gruppen in den Vereinigten Staaten auf einer Liste mit Terrororganisationen wie Hamas, Al-Qaida oder Hisbollah. Die US-Regierung unter dem autoritären US-Präsident Donald Trump wirft der Antifa Ost zwischen den Jahren 2018 und 2023 Angriffe gegen Personen vor, darunter auch in Budapest Mitte Februar 2023. Mitglieder der Gruppen erhalten damit keine Einreiseerlaubnis mehr für die USA, mögliche Wertanlagen in den USA werden eingefroren und Geschäftsbeziehungen zu ihnen stehen unter Strafe, so der Spiegel. Die US-Regierung hatte bereits am 23. September die Antifa als vermeintlich inländische terroristische Organisation verboten. Wenige Tage später folgte auch der Trump-Verbündete und autoritäre ungarische Ministerpräsident Viktor Orban den USA und stufte die Antifa ebenfalls als Terrororganisation ein. Wobei eigentlich unter dem Begriff Antifa keine einheitlich und hierarchisch organisierte Gruppe, sondern eine Vielzahl linker Gruppierungen unterschiedlicher Ausrichtungen zu verstehen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass eine Sitzblockade, die gezielt eine andere Versammlung stört oder behindert, nicht durch die Versammlungsfreiheit geschützt ist. Darüber berichtete unter anderem die Taz am Donnerstag, dem 13. November. Anlass war eine Demonstration in Freiburg am 21. September 2019, bei der die Pius-Brüder einen sogenannten Marsch für das Leben durch die Innenstadt abhielten. Eine Gruppe von GegendemonstrantInnen hatte sich, ohne Anmeldung, auf der vorgesehenen Route des Marsches niedergelassen, um ihn zu blockieren und auf ihre Ablehnung dieser religiös motivierten Kundgebung aufmerksam zu machen. Die Teilnehmenden saßen auf der Straße, hielten Transparente hoch und benutzten Trillerpfeifen. Eine der beteiligten Personen wurde daraufhin nach § 21 des Versammlungsgesetzes strafrechtlich verurteilt, einer Vorschrift, die das erhebliche Stören einer Versammlung unter Strafe stellt. Er ging in Widerspruch und durch alle Instanzen und zuletzt legte er im Jahr 2020 Verfassungsbeschwerde ein. Dort machte er geltend, die Verurteilungen würden sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verletzen. Das Bundesverfassungsgericht kam nun zu dem Ergebnis, dass die Versammlungsfreiheit zwar ein zentrales Grundrecht sei, sie aber dort ende, wo sie genutzt werde, um die angeblich gleichartige Freiheit anderer zu vereiteln. Eine Blockade, die darauf abziele, eine andere ordnungsgemäß angemeldete Versammlung zu verhindern oder erheblich zu behindern, stelle daher keine geschützte Ausübung dieses Grundrechts dar, so das Karlsruher Gericht. In Altenburg in Thüringen haben sich am Wochenende Neonazi-Kader verschiedener Organisationen getroffen, darunter auch AfD-Mitglieder. Das berichtete Bellator News am Dienstag, dem 18. November. Das rechtsextreme Magazin Aufgewacht, ein gemeinsames Projekt von NPD, heute die Heimat, und Freie Sachsen, habe zum Netzwerktreffen in eine Gastwirtschaft eingeladen. Unter den etwa 100 Besuchern seien zum Beispiel der NRW-Landesvorsitzende von die Heimat Klaus Krämer, der Bundesvorsitzende von Die Rechte, Peter Schreiber, und der rechtsextreme Aktivist und ehemaliges Mitglied der verbotenen Nazi-Organisationen Viking-Jugend und Heimattreue Deutsche Jugend, Dirk Narrath, gewesen. Narraths Bruder vertrat in der Vergangenheit die verstorbene Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck und den NSU-Unterstützer Ralf Wohleben vor Gericht. Einige Personen aus dem AfD-Milieu sollen auch an dem Treffen teilgenommen haben. Darunter auch der ehemalige AfD-Chef von Brandenburg, Andreas Kalbitz, sowie der ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende der früheren AfD-Jugendorganisation Junge Alternative Brandenburg und Kandidat der AfD im Ortsverband Storkow, Stefan Pfau. Unter der Oberfläche bestehe schon längst keine Berührungsangst mehr zwischen AfD und klassischer Neonazi-Szene, so Bellatower News. Das Dessau Afro-Festival gewinnt den Amadeo-Antonio-Preis 2025. Das berichtete Bellatower News am Dienstag, dem 18. November. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis würdigt damit die Arbeit des seit 2018 bestehenden Afro-Festivals in Dessau. Die Amadeo-Antonio-Stiftung nannte das Festival eine wichtige Plattform für Austausch, Sichtbarkeit und Solidarität in der Region Dessau, die dringend benötigten Raum für kulturelle Vielfalt und Empowerment biete. Der Amadeo-Antonio-Preis wurde in diesem Jahr bewusst neu ausgerichtet. Den Fokus habe man bei der diesjährigen 5. Preisverleihung gezielt auf Projekte an der Schnittstelle von Kultur und politischer Bildung im ländlichen und kleinstädtischen Ostdeutschland gelegt. Laut Tahera Amer, Vorständin der Amadeo-Antonio-Stiftung, reagiere diese damit direkt auf zunehmende rassistische Diskurse und rechtsextreme Mobilisierung. Unter den fast 40 Bewerbungen um den Preis wurde auch das antirassistische Jugendkino Torgau Nordwest ausgezeichnet, das den mit 1.000 Euro dotierten zweiten Platz erhielt. Bei dem Projekt setzte sich eine Gruppe junger Romja ein Jahr lang filmisch und in Diskussionen mit eigenen Rassismuserfahrungen auseinander. Auf dem dritten Platz geehrt wurde der Verein Hope Sport aus Eberswalde. Dieser verbindet seit 2021 Menschen aus über 15 Nationen durch Sport und Kultur. Der Amadeo-Antonio-Preis sowie die gleichnamige Stiftung sind nach Amadeo Antonio benannt, einem der ersten Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung. Nachdem zunächst die AfD Anfang des Jahres ihren Jugendverband Die Junge Alternative, kurz JA, aufgelöst hatte, soll sich nun nächste Woche eine neue Jugendorganisation gründen, im hessischen Gießen. Außer dem Namen ist keine allzu gravierende Veränderung von der Neugründung zu erwarten. Vielmehr befürchten viele BeobachterInnen einen stärkeren Schulterschluss mit rechtsradikalen Jugendgruppen. Dazu hören wir jetzt mehr. Anfang des Jahres drängte die AfD auf eine Auflösung der jungen Alternativen und stimmte auf dem Parteitag in Riesa für die Neugründung einer parteinäheren, vermutlich nicht weniger radikalen Jugendorganisation. Ende diesen Monats soll sich diese Nachfolgeorganisation der Jungen Alternative gründen. Vermutlich als Generation Deutschland. Dieser Namensvorschlag soll jedenfalls nächste Woche in Gießen beim geplanten Gründungstreffen zur Abstimmung stehen. Mit dem Namen könnte der neue AfD-Jugendverband auch bewusst eine Nähe zu ähnlichen Jugendorganisationen des rechten Milieus aufbauen. Das sagen zumindest viele BeobachterInnen, unter anderem auch der Politik- und Sozialwissenschaftler Andreas Petrick. Er ist Professor für Didaktik im Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luther-Universität in Halle und forscht zu Chancen und Schwierigkeiten der politischen Identitätsfindung von Jugendlichen. Man so hört, was die Funktionäre so, da muss ich gar nicht gendern, was sie so von sich geben, scheint es tatsächlich nur ein neuer Name für ein altes Programm zu sein. Also Björn Höcke versucht gerade sowas wie der Schutzpatron des Nachwuchses zu sein, postet auf Social Media, hat ja auch im August diesen Jahres diesen Nazispruch gebracht, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das war gemünzt auf die Nachfolgeorganisation und hat dann ja noch nicht mal mehr behauptet, er wisse nicht, dass das aus dem Dritten Reich stammt, aber er wusste es bestimmt. Also ein Slogan der Hitlerjugend war. Auch andere, die hier tatsächlich den Takt angeben, wie der Matthias Helterich in Nordrhein-Westfalen, ist auch jemand, der sich zum Beispiel als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet hat. Er hat dann auch behauptet, es wäre nur ein Witz. Also es gibt, ich könnte jetzt zahlreiche solche Beispiele geben. Die Kontinuität scheint sehr groß zu sein. Oder vielleicht ein drittes Beispiel. Es gab so einen Infoabend in Köln vor ein paar Wochen. Da hat das Politmagazin Kontraste sich eingeschlichen und wurde Zeuge, wie ein junger Mann wie sagte, wir müssen unser Grundgesetz wegmachen und uns eine eigene Verfassung geben. Aktuell sind wir von den Amerikanern besetzt. Also dieser ganz gefährliche Mythos, diese Verschwörungstheorie da benutzt hat und da schwant uns doch ganz Übles. Also gleichzeitig gibt es auch interne Äußerungen, die zeigen, dass man sehr großzügig über eventuelle extremistische, rechtsextremistische Vergangenheit neuer Mitglieder wegsehen will, sofern die nicht irgendwie öffentlich mit Namen bekannt sind. Obwohl sich also personell und motivisch bei der Nachfolgeorganisation vom AfD-Jugendverband erst einmal nicht so viel verändert, bewertet der Politikwissenschaftler Andreas Petrick die zunächst beschlossene Auflösung der vorherigen Jungen Alternative als gelungenen Schachzug. Die Junge Alternative ist ja seit über 2 Jahren gesichert rechtsextremistisch und wäre sehr wahrscheinlich auch irgendwann verboten worden. Und das wäre natürlich ein zusätzliches Argument gewesen für ein mögliches AfD-Verbot. Also hat sich die Partei gedacht, wir organisieren unsere Jugendorganisation nach dem Vorbild der Jusos. Man muss verpflichtend Mitglied der AfD sein und das heißt, die Partei kann hier theoretisch ganz anders kontrollieren, wer dabei ist von der Jugend und wer nicht. Mit der neuen Namensgebung als Generation Deutschland zeigt sich jedoch mehr als deutlich, wohin die AfD-Jugendorganisation bei ihrer Neugründung nächste Woche in Gießen gehen möchte. Das bestätigt auch der Politologe Andreas Petrick. Ein biologistischer Volksbegriff, die sogenannten Bio-Deutschen, die ein Staatsvolk ausmachen, das ist zutiefst grundgesetzfeindlich, wie unter anderem der Verfassungsschutz schon mehrfach festgestellt hat. Also hier eine Konstruktion einer genetisch bestimmten Einheit, die es erstens gar nicht gibt und die zweitens völlig antidemokratisch ist und die eben auch gleichzeitig Menschen, die dann nicht dazu gezählt werden, zu dieser biologischen Einheit abwertet und dann eben Remigration fordert als Abschiebung. Gegen dieses verfassungsfeindliche und rassistische Weltbild und der Neugründung der AfD-Jugendorganisation erhebt sich nun bundesweit Protest. Das Bündnis Widersetzen organisiert für Gießen Aktionen des zivilen Ungehorsams und Anreisemöglichkeiten aus über 50 Städten. Außerdem hat das Bündnis vor einigen Wochen eine Aktionskonferenz in Vorbereitung auf den Gegenprotest veranstaltet. Die Aktionskonferenz fiel mit dem Gedenken an die Novemberpogrome im Nationalsozialismus zusammen. Ein symbolisches Datum, das auch die Motivation und den Zweck des Widersetzen-Protestes deutlich machen sollte. So jedenfalls der O-Ton von der Widersetzen-Aktionskonferenz. Es gibt 1000 Gründe, warum wir sagen, ich will nicht in den Konflikt gehen. Und es gibt mindestens einen, der uns sagt, warum wir es tun sollten. Und den Grund finden wir, wenn wir heute nach Hause gehen in unsere Städte, für die Gießner, die mit dem Fahrrad oder mit dem Bus nach Hause fahren, und vielleicht überall in den Straßen irgendwo eine Kerze sehen, die auf dem Boden steht, einen Blumenstrauß sieht und Menschen, die Stolpersteine putzen. Die Antwort, warum wir uns doch widersetzen müssen, das sind die Namen, die auf diesen Stolpersteinen stehen. Und das ist es, was die Vereinigung der Folgen des Naziregimes uns mitgegeben hat. Viele von denen waren schon ältere Semester, viele von ihnen sind gar nicht mehr unter uns. Und sie haben uns einen ganz klaren Auftrag mitgegeben. Dass auch an die Generation, die nicht mehr die Überlebenden kennenlernen durften, dass wir ihr Erbe weitertragen, dass wir gedenken, dass wir erinnern, aber nie wieder, das gilt nur, wenn wir auch handeln. Das betonte Emily in der Abschlussrede von der Widersetzen-Aktionskonferenz, die dazu dienen sollte, auf die kommenden Massenproteste gegen die Neugründung des AfD-Jugendverbands vorzubereiten. Außerdem hob sie den solidarischen Aspekt der Mobilisierung der Widersetzen-Bewegung für einzelne Beteiligte hervor. Und das Schöne an Widersetzen ist ja, wir müssen nicht alleine mutig sein. Es muss keiner Held sein oder Heldin, sondern wir können gemeinsam in diesen Bus steigen. Wir können uns gemeinsam auf den Weg machen, wir können gemeinsam mutig sein. Und wenn wir dann dort vor den Hessenhallen sitzen, dann finden wir vielleicht auch die Ermutigung gemeinsam, die wir wieder mitnehmen in unsere Städte, wenn wir nach Hause fahren. Wenn wir uns an Weihnachten dem rassistischen Onkel in den Weg stellen müssen, wenn wir die unangenehmen Gespräche in der Familie führen müssen, wenn wir erklären müssen, warum man sich manchmal widersetzen muss. Das Widersetzen-Bündnis organisiert Aktionen des zivilen Ungehorsams, um nächste Woche die Neugründung eines AfD-Jugendverbands zu stören. Die Gründung ist auf Samstag, den 29. November, angesetzt. Mehr Informationen zum Gegenprotest und zu den 210 Shuttlebussen, die aus über 50 Städten deutschlandweit anreisen, findet ihr unter widersetzen.com. Das ausführliche Interview mit dem Politik- und Sozialwissenschaftler Andreas Petrik, der mit Radio Korax über Männlichkeitsbilder und die Rolle der Schulen im Rechtspopulismus sprach, findet ihr auf der Radio Korax-Webseite zum Nachhören. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, dem Buch Rechte Kontinuitäten von Harry Weibel und von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen. Wir erinnern an ein namentlich unbekanntes Kleinkind. In der Nacht vom 17. November 1990 starb ein 5-jähriges Kind bei einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus in der bayerischen Stadt Kempten. Unbekannte drangen in der Nacht in das Wohnhaus, in dem die 6-köpfige Familie S. und andere BewohnerInnen türkischer Herkunft lebten. Die Täter gossen vor den Wohnungstüren im 3. und 4. Stock brennbare Flüssigkeiten und zündeten diese an. Fast alle BewohnerInnen des Hauses konnten sich retten. Einige von ihnen schafften es nur, weil sie aus den Fenstern sprangen, wobei sie sich schwer verletzten. Ein Familienmitglied der Familie S. versuchte noch vergeblich, seinen 5-jährigen Bruder zu retten. Das 5-jährige Kleinkind wurde von der Feuerwehr aus dem noch brennenden Haus gebracht und starb kurze Zeit später im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchvergiftung. Kurz nach dem Brand meldeten sich die Täter bei der Allgäuer Zeitung mit einem Bekennerschreiben, welches mit Runen und Hakenkreuzen verziert war und in dem es hieß, dass diese Tat erst der Anfang gewesen sei. Die Polizei nahm nach dem Anschlag die Ermittlungen auf, jedoch nicht wegen Mordes oder Totschlag, sondern nur wegen Brandstiftung. Trotz des Bekennerschreibens ermittelten die Beamten auch im Umfeld der BewohnerInnen. Da die Ermittlungen zu keinem Ergebnis kamen, wurden sie eingestellt. Erst nachdem der Tagesspiegel und Zeit Online wieder über den Fall berichteten, nahm die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen wieder auf. Die Ermittlungen sind bis heute nicht abgeschlossen. Wir erinnern an Horst Meier. Am Abend des 17. November 1997 lag der 61-jährige Arbeitslose und gelernte Maurer Horst Meier stark alkoholisiert auf einem Plattenweg in der Nähe seines Wohnhauses im mecklenburgischen Anklam. Eine alkoholisierte Gruppe, darunter ein 15- und ein 16-Jähriger, sowie der 18-jährige Steffen S., wurden auf ihn aufmerksam. Sie verlangten Geld von Horst Meier. Weil er nicht bezahlen konnte, traten und schlugen die drei auf Horst Meier ein. Die drei Täter verließen daraufhin den Tatort, um in der elterlichen Wohnung von Steffen S. noch mehr Alkohol zu konsumieren. Dabei sollen sie den Entschluss zur Tötung von Horst Meier gefasst haben. Die drei Männer kehrten daraufhin zu Horst Meier zurück und traten ihn mit ihren stahlkappenbesetzten Schuhen zu Tode. Über einen möglichen sozialdarwinistischen Tathintergrund sowie der Zugehörigkeit von Steffen S. zur lokalen Neonazi-Szene wurde in den Medien kaum berichtet. Da das Gericht nach 4 Verhandlungstagen nicht zweifelsfrei belegen konnte, dass Horst Meier noch am Leben war, als die Täter mit ihrem Mordentschluss zum Tatort zurückkehrten, verurteilte es Steffen S. und den 16-Jährigen wegen Totschlags und versuchten Mordes nach Jugendstrafrecht zu 7 bzw. 6,5 Jahren Freiheitsentzug. Der 15-Jährige wurde wegen versuchten Totschlags lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Horst Meier hinterließ eine Tochter und ist bis heute nicht von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Michael Gebler. Am 20. November 1994 geriet der 18-jährige Michael Gebler in einem Jugendclub im sächsischen Zittau während einer Party in einen Streit mit einem Gast. Wegen nationalsozialistischer Sprüche hatte der Gast zuvor eigentlich ein Hausverbot vom Zittauer Jugendclub erhalten. 50 Meter vom Clubhaus entfernt kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Michael Gebler und dem Gast. Im Laufe dieser Auseinandersetzung stach der Gast mehrmals auf Michael Gebler ein. Michael Gebler erlag später seinen schweren Verletzungen. Der Gast soll regelmäßig bei einem rechtsradikalen Szenetreff aktiv gewesen sein. Obwohl das Gericht davon ausging, dass Michael Gebler unbewaffnet war und er den Täter nicht körperlich angegriffen hatte, habe der Gast in Notwehr gehandelt. Das Gericht ordnete den Gast zudem nicht der rechten Szene zu. Michael Gebler wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Freitag, den 21. November, gibt es in Berlin eine Mahnwache anlässlich des 33. Todestages von Silvio Meier, der am 21.11.92 am Berliner U-Bahnhof Samariterstraße von Neonazis erstochen wurde. Die Mahnwache beginnt um 18 Uhr an der Kreuzung Silvio-Meyer-Straße und Riegerer Straße. Der Rapper Pyro One wird ein Konzert geben und es wird Redebeiträge von antifaschistischen Initiativen geben. Bis 19.30 Uhr soll es gehen. Die Veranstaltung ist Teil der antifaschistischen Aktionswoche Kein Vergeben, kein Vergessen. Im Anschluss an die Mahnwache wird noch in die nahegelegene Villa Felix, die von Silvio Meyer mitbesetzt wurde, zum gemeinsamen Beisammensein eingeladen. Das ist in der Schreinerstraße 47. In Leipzig gibt es am 21. November einen Vortrag über das Project 2025. Mit dem Project 2025 hatte die Heritage Foundation eine Roadmap für den Umbau von Institutionen und Gesellschaft vorgelegt. Regierungsapparat radikal verändern, Macht und Kontrolle im Weißen Haus bündeln, die eigene Agenda schnell und hart durchsetzen. Auch 10 Monate nach Trumps Amtsantritt lohnt die Auseinandersetzung mit einem Programm, das über seine Person hinausgeht. Das Ganze geht von 19 Uhr bis 21 Uhr und findet im Pögehaus in der Leipziger Neustadt statt. Und einen Tag später, Samstag, den 22. November, gibt es in Berlin-Lichtenberg eine große antifaschistische Demo gegen Nazi-Treffpunkte Rassismus und soziale Ausgrenzung und zum Gedenken an alle Opfer rechter Gewalt. Um 14 Uhr geht es da auf dem Bahnhofvorplatz des Bahnhofs Lichtenberg los mit einem Konzert von PTK und Sechser, Nausicaa, Fleiß und Kalaschnikow. Und um 15.30 Uhr beginnt dann die Demo. Die Veranstaltung ist ebenfalls Teil der antifaschistischen Aktionswoche Kein Vergeben, kein Vergessen. Und einen Tag später, am Sonntag, den 23.11., findet die letzte Veranstaltung dieser Aktionswoche statt. Um 11.30 Uhr ist Treffpunkt am U-Bahnhof Südstern, um gemeinsam nach Mölln zu fahren. In Mölln sind am 23. November 1992 drei Personen bei einem rechten Brandanschlag ums Leben gekommen. Diesen Opfern rechter Gewalt soll vor Ort im schleswig-holsteinischen Mölln gedacht werden. Am Dienstag findet in Leipzig ein Ü30-Antifa-Vernetzungstreffen statt. Das Kollektiv Utopia lädt hier alle über 30-jährigen Antifas zum Austausch, Vernetzen und Organisieren ins Café Coney Island nach Leipzig-Konnewitz ein. Von 18.30 Uhr bis 21 Uhr soll das Ganze dauern. In Dresden gibt es anlässlich des Internationalen Tags gegen patriarchale Gewalt am Dienstag, den 25. November, eine feministische Demonstration. Unter dem Motto »Die Scham muss die Seiten wechseln« wird dazu aufgerufen, um 17 Uhr zum Alaun-Park zu kommen, um gemeinsam solidarisch gegen patriarchale Gewalt zu demonstrieren. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 20. November 2025. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Und passend zu den gerade laufenden Antifa-Nachrichten hier auf Radio Korax auf der 95,9 spiele ich jetzt ein Lied von Tonsteine Scherben, einer meiner Lieblingsbands, und zwar Sklavenhändler. Sklavenhändler, hast du Arbeit für mich? Sklavenhändler, ich tu alles für dich. Sklavenhändler, hast du Arbeit für mich? Sklavenhändler, ich tu alles für dich. Ich verkauf dir meine Hände. Ich verkauf dir meinen Kopf. Ich versprech dir, nicht viel zu denken, und ich schau dir nicht in deinen Topf. Für mich bist du der Engel, der uns Arm und Arbeit gibt. Ohne dich wär ich verhungert, ich bin froh, dass es dich gibt. Oh, Sklavenhändler, du arbeitest für mich. Sklavenhändler, ich tu alles für dich. Zum Telefon hörst du nicht, es klingelt schon. Und wenn ich 57 verdiene, geb ich dir 53 ab. Ich brauch sowieso nur was zu essen und vielleicht ein bisschen Schnaps. Ich brauch überhaupt nicht viel Geld, denn ich bin ein schlechter Mensch. Hab mein ganzes Leben außer dass man besser die Fresse hält. Oh, Sklavenhändler, geh zum Telefon. Sklavenhändler, es klingelt schon. Sklavenhändler, hast du Arbeit? Sklavenhändler von Tonsteine Scherben, eine sehr tolle Band. Und wir kommen auch gleich schon zu einem nächsten Lied, und zwar Straße der Gewalt von Acht Eimer Hühnerherzen. Und nach diesem Lied hört ihr dann noch ein Interview, und zwar geht es da um das Gerichtsurteil vom Radio Dreieckland über die, wie jetzt bekannt gegeben wurde, verfassungswidrige Hausdurchsuchung bei dem Redakteur Fabian. Aber erstmal den Song. Das kommt links hin und das rechts. Das bleibt hier bei mir und das kommt weg, ja. Das ist gut und das ist schlecht. Ich bin bloß menstrual und du hast recht, ja. Mit deiner Wut auf der Straße schlägst du mir mitten ins Gesicht. Und diese Wut auf der Straße macht dich kaputt, mich aber nicht. Das ist oben, unten das. Und das, was vorne ist, deckt hinten ab, ja. Das ist klar und das ist blass. Bin oft residual und du dann krass, ja. Mit deiner Wut auf der Straße schlägst du mir mitten ins Gesicht. Und diese Wut auf der Straße macht dich kaputt, mich aber nicht. Draußen kalt. Das ist mit und das daneben ohne, ja. Das ist neu und das ist alt. Ich bin gar nicht neutral und sag dir halt, ja. Mit deiner Wut auf der Straße schlägst du mir mitten ins Gesicht. Und diese Wut auf der Straße macht dich kaputt, mich aber nicht. Acht Eimer Hühnerherzen mit Straße der Gewalt. Ein sehr schönes Lied. Und wir kommen jetzt zu dem angekündigten Beitrag vom Radio Dreieckland. Die Wohnungsdurchsuchung beim Radio Dreieckland-Redakteur Fabian verstieß gegen die Rundfunkfreiheit. Das hat das Bundesverfassungsgericht am 3.11.2025 auf eine Verfassungsbeschwerde entschieden, die der Redakteur zusammen mit der Rechtsanwältin Angela Formaniak und der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Jahr 2023 erhoben hatte. Die Entscheidung stärkt den Schutz von Rundfunkredaktionen vor dem Zugriff von Polizei und Staatsanwaltschaft. Gestern meldete unser Schwesterradio den Erfolg eines langwierigen Prozesses. Mehr zu den Ereignissen, dem Verlauf des Gerichtsprozesses sowie der Bedeutung vom finalen Urteil im Gespräch mit David Werdemann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und zunächst wird David uns die Vorgeschichte des Falls erzählen. Die Vorgeschichte ist eigentlich das Verbot von links unten in die Medien. Das war ja eine linke Internetplattform, die damals 2017 nach dem Vereinsrecht verboten wurde. Also es wurde gesagt, links unten in die Medien sei ein Verein und der wird jetzt verboten. Und Radio Dreieckland hatte dann ein paar Jahre später in einem anderen Kontext über dieses Verbot nochmal berichtet. Man hatte einen Artikel geschrieben auf der Webseite von Radio Dreieckland auch veröffentlicht. Fabian Kienert, einer der Redakteure von Radio Dreieckland, hat den geschrieben und dort eingestellt. Und in diesem Artikel hat er eben unten drunter einen Satz geschrieben, dass diese linke Internetplattform als Archivseite weiterhin im Internet abrufbar ist. Das ist auch immer noch so. Und dieser Artikel, der steht auch immer noch auf der Seite von Radio Dreieckland, das kann man sich anschauen. Und dieser Link auf dieser Archivseite, von dem unklar ist, wer die überhaupt dann im Nachgang erstellt hat, diese Archivseite. Diese Verlinkung, da hat dann die Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Unterstützung einer verbotenen Vereinigung gesehen, hat dann Durchsuchungsbeschlüsse veranlasst, also das Amtsgericht Karlsruhe hat dann Durchsuchungen angeordnet. Es gab nicht nur eine Durchsuchung beim Fabian Kienert, bei dem verantwortlichen Journalisten, sondern auch bei dem Geschäftsführer des Radios und in den Redaktionsräumen selbst. Es gab dann auch hinterher ein Strafverfahren, also eine Hauptverhandlung, in dessen Zuge dann auch Fabian Kienert im Endeffekt auch freigesprochen wurde vor dem Vorwurf. Und gegen diese Durchsuchung sind wir halt gemeinsam mit Radio Dreieckland vorgegangen. Erst vor den Fachgerichten, also vor dem Landgericht Karlsruhe, da hatten wir auch Erfolg. Dann hat das Oberlandesgericht Stuttgart aber entschieden, dass diese Durchsuchung rechtmäßig gewesen sei. Und jetzt kam eben das Bundesverfassungsgericht und hat nochmal klargestellt, nein, diese Durchsuchung war ein Verstoß gegen die Rundfunkfreiheit, weil es eben ein so massiver Eingriff in das Redaktionsgeheimnis und auch in den Quellenschutz von Journalisten ist, dass vage Anhaltspunkte für eine Straftat eben nicht ausreichen. Und hier war es eben so, dass eigentlich keine wirklichen Tatsachen für eine strafbare Handlung durch Fabian Kienert vorlagen. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Urteil auf jeden Fall erstmal mit einer positiven Stimmung zu bewerten ist. Ich habe mich aber auch gefragt, also natürlich ist so ein Urteil, dass eben Polizeihausdurchsuchungen in Radios und auch in privaten Wohnungen von RadiojournalistInnen verfassungswidrig sind, ist natürlich erstmal ein positives Ding, aber es kommen natürlich jetzt auch noch Konsequenzen und Folgen auf euch, also auf Radio Dreieckland und die Friedensgesellschaft zu. Welche Schritte sind denn jetzt nun in den nächsten Tagen juristisch oder politisch erforderlich? Ja, also erstmal würde ich das schon sehr, sehr positiv bewerten, dass diese Entscheidung jetzt kam. Es wurde nochmal klargestellt, dass die Presse- und Rundfunkfreiheit eben ein hohes Gut sind und dass solche Durchsuchungen bei Journalisten eben ein schwerwiegender Eingriff ist. Und das ist vielleicht auch eine Neuerung der Rechtsprechung. Es wurde auch nochmal klargestellt, dass es unabhängig davon ist, ob jetzt die Redaktionsräume durchsucht werden oder bei einem Journalisten zu Hause durchsucht wird, wenn es letztendlich um redaktionelles Material geht. Ne? Das ist ja in Zeiten von Homeoffice ein Problem, ne? Dass viele Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr in der Redaktion arbeiten, sondern ihre ganzen Recherchen und das ganze Material aus der redaktionellen Arbeit mit nach Hause nehmen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt eigentlich recht klar gesagt, das ist dann genauso schwerwiegender Eingriff in die Rundfunk- oder Pressefreiheit, wenn diese Materialien zu Hause beschlagnahmt werden. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine wichtige Klarstellung des Gerichts. Und es ist letztendlich eine Erinnerung, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie gegen Journalistinnen und Journalisten ermitteln, die Rundfunkfreiheit Gebühren zu berücksichtigen haben und eben auch dann halt tatsächliche Anhaltspunkte brauchen für eine Straftat, die hier eben nicht vorlagen. Insofern ist das erstmal ein positives Signal, das davon ausgeht. Wie es jetzt weitergeht, ist tatsächlich so, dass das eigentlich der Schlusspunkt ist, weil Fabian Kienert wurde bereits freigesprochen, also das Strafverfahren ist abgeschlossen. Die Durchsuchung in den Redaktionsräumen, da hatte das Landgericht Karlsruhe schon beschlossen, dass das rechtswidrig war. Was jetzt noch, müssen jetzt natürlich noch die Kosten dieses Verfahrens, da muss noch drüber entschieden werden. Also da kriegt jetzt der Angeklagte auch noch einen Teil der Kosten erstattet von der Justizkasse und damit ist dann eigentlich das Verfahren insoweit abgeschlossen. Und ich hoffe natürlich, dass die Strafverfolgungsbehörden, insbesondere die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Lehren daraus zieht und in Zukunft eben die Grundrechte mehr und stärker beachtet. Ja, du hast es vorhin jetzt auch schon mal angesprochen, beziehungsweise jetzt auch im letzten Punkt Grundrechte beachten und vor allem eben den Schutz von Pressefreiheit in Deutschland achten und durchsetzen. Das ist auf jeden Fall eine Konsequenz, die aus diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil nun abzuleiten ist im Falle von Radio Dreieckland. Natürlich ist es eben bedeutsam auch für alle anderen freien Radios, also für alle Schwesterradios von Radio Dreieckland, aber auch natürlich für andere JournalistInnen und andere MedienakteurInnen, Netzpolitik.org zum Beispiel und das Neue Deutschland haben gestern auch schon als Reaktion auf die Pressemitteilung von RDL eben berichtet und bewerten das als wichtigen Schritt hin zu besseren Schutz von journalistischer, unabhängiger Arbeit. Wie bewertest du das denn eigentlich jetzt in diesem größeren Sinne und hat das eventuell auch Auswirkungen auf eine europäische Ebene? Naja, ich habe, also ich würde schon sagen, dass eine Signalwirkung auch davon ausgeht in Teilen. Es war jetzt hier schon so, dass das jetzt eigentlich kein Grenzfall war. Es war eigentlich relativ eindeutig, dass das nicht ausreicht, was Fabian Kienert dort gemacht hat und dass die Durchsuchung auch völlig unverhältnismäßig war. Muss ich klar machen, also diese Vereinigung, diese angebliche Vereinigung links unten in die Media, die wurde 2017 verboten und was das Einzige, was noch existierte, war diese Archivseite, von der völlig unklar war, wer die ins Internet gestellt hat. Insofern war gab es schon keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese verbotene Vereinigung überhaupt noch existiert. Und entsprechend gab es auch keinen Anhaltspunkt, dass dieser Artikel eine Unterstützungshandlung sein kann. Hinzu kommt, dass natürlich eine Verlinkung im Rahmen journalistischer Berichterstattung, wenn man das wenn man da die Rundfunkfreiheit und die Pressefreiheit beachtet, dass das eben nicht Unterstützungshandlung gewertet werden kann. Also eigentlich hätte es dieses Verfahren von Anfang an nicht geben dürfen. Und das wurde jetzt eigentlich nochmal klargestellt und die Strafverfolgungsbehörden wurden nochmal eindrücklich daran erinnert, dass da eben die Presse- und Rundfunkfreiheit gebührend zu berücksichtigen ist. Es ist jetzt, ich denke schon, dass das eine gewisse Signalwirkung davon ausgeht. Es gibt natürlich weiterhin verschiedene Probleme mit der Rundfunk- und Pressefreiheit. Jenseits von Durchsuchungen, die alle paar Jahre mal wieder, das Bundesverfassungsgericht alle paar Jahre mal wieder irgendwie eine Erinnerung aussprechen muss, dass das eben ein sehr schwerwiegender Eingriff ist. Aber wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte, wir setzen uns ja auf verschiedener Ebene auch für die Pressefreiheit ein. Da geht es dann auch um Überwachungsmaßnahmen, wovon auch Journalistinnen und Journalisten betroffen sind. Da geht es um Verbote, etwa Gerichtsentscheidungen zu veröffentlichen. Da gehen wir gerade mit einem Journalisten auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen vor. Insofern gibt es noch weiterhin viel zu tun, aber das ist natürlich jetzt ein erster oder ein wichtiger Schritt hin zu mehr Schutz für Journalistinnen und Journalisten. Das war ein Interview, welches wir heute Morgen im Morgenmagazin mit David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu der rechtswidrigen Wohnungsdurchsuchung beim Radio Dreieckland-Redakteur Fabian geführt haben. Am 3.11.2025 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Durchsuchung verfassungswidrig war. Und gestern am 19.11. erschien dann die Pressemitteilung dazu. Wir senden auf jeden Fall solidarische Grüße an unser Schwesterradio Radio Dreieckland und freuen uns sehr dolle mit über diesen Erfolg. Und ein bisschen passend zum Thema kommt jetzt das Lied Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben. Ja, Häuser besetzen und so. Viel Spaß. Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gäb es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch in. Die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erst mal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollys sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Rest und Musch aus Kreuzberg raus. Letzten Montag fragt Menschmeier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Menschmeier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Denn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Der Rauchhaus-Song von Tonsteine Scherben. Jetzt kommt noch ein Wunschlied von Pauline, einer guten Freundin von mir. Es heißt Wie man tanzt von Magdalena Wavra. Es ist ein Indie-Pop-Lied, was ganz entspannt ist jetzt nach dem ganzen Punk. Hört gerne zu. Jetzt komm doch erstmal an, häng deine Sachen an die Wand. Du bist 100 Kilometer weit nur für mich gerannt. Willkommen in meiner Welt. Sorry, ist nicht gerade hell hier. Ich weiß nicht, was du suchst, doch vielleicht find ich, was dir fehlt. Und ich nehm dich an der Hand. Mach mit dir, was ich am besten kann. Deine Angst und bisschen was von deinem Verstand. Ich zeig dir, wie man tanzt. Ich bin genau das, was du grad nicht brauchst. Und ich glaub genau, genau das brauch ich auch. Also häng dich an mich dran. Aber frag dich bitte einmal nicht, wo lang. Aber frag mich bitte nicht, kommen wir zusammen irgendwann, irgendwo an. Ich zeig dir, wie man tanzt. Das Lied Wie man tanzt von Magdalena Wawra. Ich fand es ein sehr schönes Lied. Und wir haben jetzt noch ganze 20 Minuten vom Widerhall übrig. Und ich habe ein bisschen schnell moderiert und die Beiträge gut sortiert hier abgespielt. Und deswegen haben wir jetzt noch was aus dem Archiv gekramt. Und zwar aus der Freitagsbämme, die einer Jugendredaktion, ehemals Jugendredaktion, jetzt mit pausiertem Sendeplatz übergeben an unsere Redaktion, nämlich Wuterus, das queerfeministische Radio. Keine Werbung an dieser Stelle. Und zwar haben die vor mittlerweile 3 Jahren die Redaktion eine Sendung gemacht über das Thema Polizeikritik und haben dazu mit Copwatch Leipzig ein Interview geführt. Und wir haben uns jetzt den ersten Teil da rausgesucht und als erste Frage wurde gestellt, was Copwatch Leipzig überhaupt ist und was die so machen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind eine Gruppe, die es hier in Leipzig seit 2018, also seit 4 Jahren, gibt. Und es gibt aber weltweit ein Netzwerk aus verschiedenen Copwatch-Gruppen. Vor allem in den USA und in Großbritannien gibt es ziemlich viele. Und die erste gab es 1990 in Berkeley in den USA mit dem Ziel, rassistische Polizeigewalt oder rassistische Diskriminierungen durch die Polizei insgesamt nicht unwidersprochen zu lassen, sondern sich eben aktiv dafür einzusetzen, betroffene Personen zu unterstützen und die Polizei zurück zu kontrollieren. Und dieser Ansatz, der hat sich quasi von Berkeley aus ziemlich weit verbreitet, bis hier nach Deutschland, eben auch in Frankfurt und in Hamburg gibt es Copwatch-Gruppen. Wir wissen auch von einigen Copwatch-Gruppen, die gerade so ein bisschen in der Gründung sind in anderen Städten. Genau. Und unser Themenfeld ist tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen autoritären Entwicklungen, die im sogenannten Sicherheitsbereich stattfinden. Also die Waffenverbotszone hier auf der Eisenbahnstraße, das Polizeigesetz, was in Sachsen verabschiedet wurde. Dann rechte Strukturen im Sicherheitsapparat, auch ein bisschen zu hinterfragen, okay, woher kommt die Polizei und welche Auswirkungen hat das polizeiliche Verhalten auf unsere Gesellschaft? Also inwiefern werden zum Beispiel rassistische, klassistische oder patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft durch die Polizei stabilisiert oder zum Teil auch verstärkt? Genau, das sind so Projekte und eben ziemlich viel Polizeipräsenz, Polizeigewalt und insbesondere diskriminierende Polizeikontrollen auf der Eisenbahnstraße. Das war so ein bisschen vor 4 Jahren der Ausgangspunkt, uns hier in Leipzig zu gründen. Du hast ja schon erwähnt, so diskriminierende Polizeikontrollen sind ein großes Problem mit der Polizei. Welche Probleme genau gibt es denn innerhalb der Polizei? Weil man hört immer so, ja, das ist ein strukturelles Problem. Aber ich finde, darunter kann man sich manchmal schwer was vorstellen. Genau, also es kursiert gerade so ein bisschen der Hashtag Polizeiprobleme, der das so ein bisschen zusammenfassen soll, dass es eben ganz, ganz viele Baustellen bei der Polizei gibt. Eine Sache ist auf jeden Fall rechtsextreme und rassistische Netzwerke, zum Teil rechtsterroristische Netzwerke. Hier ist Nordkreuz 2, NSU 2.0. Das sind gerade so Strukturen, die überhaupt erst angefangen werden aufzuklären und auch das recht unzureichend. Also der ganze Bereich Rechtsextremismus und eben auch ein expliziter und zumindest struktureller Rassismus ist ein ganz großes Problem. Also explizit, ja, also kennen vielleicht einige die bekannt gewordenen Chatnachrichten, wo wirklich extrem erniedrigende rassistische Inhalte in Fotos oder Bildern oder so geteilt wurden. Zum anderen, das Problem mit Rassismus in der Polizei kommt daher, dass die Polizei einen ganz bestimmten Auftrag hat, nämlich quasi das Böse zu bekämpfen und das Gute zu beschützen. Und in einer Gesellschaft, die kapitalistisch ist und die auf ganz viele verschiedene Weisen Menschen herabstuft und andere Menschen als höherwertig klassifiziert und dadurch Ungleichheitsstrukturen schafft, wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, wirkt die Polizei in diesem System sozusagen stabilisierend oder erzeugt auch diese Ungleichheiten durch ihr Handeln immer wieder selbst. Und insbesondere der Rassismus ist in die Polizei eingewoben, was man auch ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man sich anguckt. Die moderne Polizei ist zum Teil aus den Slave Patrols in den USA entstanden. Also das waren quasi Weiße, die Sklaven, schwarze Menschen, die versklavt wurden, quasi überwacht, eingefangen, bestraft und gegebenenfalls auch getötet haben, wenn die sich quasi nicht gefügt haben sozusagen. Da wurden sehr viele Techniken erprobt, die heute in der Polizei zur Anwendung kommen. Deswegen sagen wir aus der Geschichte heraus, aus der Position der Polizei in der heutigen Gesellschaft, ist die Polizei strukturell rassistisch. Und das, was quasi daraus folgt, ist, dass es bestimmte Praktiken der Polizei gibt, die dieses rassistische Verhalten eben ausdrücken. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass die einzelne Beamtin böswillig eine Person unbedingt jetzt erniedrigen will durch ihr Verhalten. Aber sie hat eben ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Praktiken in ihrer Ausbildung, in ihrer Arbeitszeit gelernt und das verinnerlicht. Und deswegen fällt es der Person manchmal gar nicht auf, dass sie sich rassistisch verhält. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist auch ein Teil der Lösung, wenn wir sagen, okay, es gibt einen expliziten Rassismus in der Gesellschaft und in der Polizei selbstverständlich auch. Und Rassismus oder jede Form von Diskriminierung funktioniert aber nicht so, dass man die ganze Zeit böswillig handelt, sondern das sind eben Sachen, die ganz tief in uns drin irgendwie, genau, die uns gelernt wurden und die wir, so man sagt dazu, reproduzieren. Ja, und da müssen wir ansetzen und das führt mich aber auch direkt zu dem nächsten Problem, Polizeiproblem, dass es keine Fehlerkultur gibt, dass es quasi nicht wirklich eine Aufarbeitung von Fehlern gibt, dass die Leute nicht kritikfähig sind oder die Institution an sich. Und da, genau, das ist quasi auch so eine Sache, die verhindert, dass es Reformen gibt oder dass Probleme, die ja wirklich tiefgreifend sind, gelöst werden. Du hattest jetzt schon ganz kurz angesprochen, so rassistische Praktiken, also die quasi einfach in der Struktur sind. Könntest du uns dafür vielleicht ein Beispiel geben? Genau, das Offensichtlichste ist das Racial Profiling. Also Profiling allgemein ist quasi, wenn man sagt, wir möchten eine bestimmte Person oder Personengruppe überwachen oder kontrollieren. Und das machen wir an bestimmten Merkmalen fest. Also das, was irgendwie sie von der Allgemeinheit sozusagen abhebt. Racial Profiling knüpft man quasi an das Aussehen einer Person an und explizit beim Racial Profiling eben an die Hautfarbe sozusagen, wobei Hautfarbe, ne, im weiteren Sinne, also schwarze Personen. Und das kommt so ein bisschen daher, dass es in den Polizeigesetzen einen Auftrag gibt oder gab, Menschen ohne Aufenthaltstitel zu finden, damit die quasi aus Deutschland weggebracht werden können, abgeschoben werden können. Das stand bei den Möglichkeiten zur verdachtsunabhängigen Kontrolle im Rahmen von sogenannten gefährlichen Orten, stand es lange mit drin, ist jetzt zum Teil in Reformen der Polizeigesetze auch rausgestrichen worden, weil es quasi offensichtlich Rassismus legitimiert. Ja, also wenn Menschen ohne Aufenthaltstitel von der Polizei gefunden werden sollen, dann werden eben von der Polizei vor allem oder eigentlich ausschließlich Leute kontrolliert, die Polizei als nicht deutsch einordnet. Ne? Und das passiert auf Grundlage des Aussehens und einer bestimmten Vorstellung davon, wer deutsch ist und wer nicht. Das ist offensichtlich verfassungswidrig. Ne? Also wir haben ja einen Gleichbehandlungsgrundsatz, genau, der das an sich schon verbietet, aber unabhängig davon, ob das jetzt in den Polizeigesetzen noch drinsteht oder nicht, ist das eben auch auf andere Weise bei der Polizei an der Tagesordnung Racial Profiling durchzuführen, weil es quasi nicht nur um diese Aufenthaltstitel gibt, sondern das Schwarzsein mit negativen Eigenschaften aufgeladen ist, wie zum Beispiel, dass schwarze Menschen bzw. AusländerInnen krimineller sein als andere. Ja, das kommt auch quasi von der zutiefst rassistischen Gesellschaft, in der wir leben, zum Teil auch durch eine bestimmte polizeiliche Erfahrung. Die Polizei selber nennt das kriminalistische Erfahrung, die sagt, dass bestimmte Straftaten öfter von bestimmten Menschengruppen begangen werden, was ja auch zum Teil zumindest im Ergebnis nicht unbedingt geleugnet werden muss, aber der Zusammenhang muss anders dargestellt werden, ja. Also wenn zum Beispiel Menschen kriminalisiert werden, weil sie sich illegal hier in Deutschland aufhalten, weil es keine Bewegungsfreiheit für Menschen gibt, die eben nicht aus Westeuropa kommen oder anderen, ich nenne mal privilegierten Ländern des globalen Nordens so, dann sind sie kriminalisiert, dann haben sie kein Recht auf Arbeit, sie haben kein Recht auf Gewährleistung des Existenzminimums. Sie werden in die Kriminalität gedrängt und müssen sich quasi auf illegale Weise ihr Lebensunterhalt verdienen. Ne? Und das führt dann eben zu sowas wie, genau, dass illegalisierte Menschen zum Beispiel Drogen verkaufen, weil das ist quasi eine der wenigen Möglichkeiten, dass sie überhaupt überleben können. Das ist eine Überlebensstrategie. Da kommen dann eben zwei Punkte zusammen. Ne? Entweder, also zum einen diese Drängung in die Kriminalität, zum anderen, dass eben schwarze Menschen aufgrund der angeblich kriminalistischen Erfahrungen der Polizei häufiger kontrolliert werden und deswegen erscheint es dann im Ergebnis so. Ne? Aber Kriminalität muss eben immer als Ausdruck von sozialen Problemen betrachtet werden und die Polizei ist keine Lösung für soziale Probleme. Die Polizei ist keine Lösung, ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja quasi gesagt, ja, Racial Profiling uns gleich auch wieder widerlegt, warum das eigentlich Quatsch ist. Ist ja auch irgendwie verständlich. Oder man hört ja oft, ja, es gibt zwar rassistische Menschen in der Polizei, aber inwiefern ist dieser Rassismus denn bedingt wirklich durch konkrete Strukturen? Also du hattest ja zum Beispiel Ausbildung erwähnt. Also die Wissensproduktion innerhalb jeder Struktur funktioniert halt darüber, dass sich irgendwie so Grundannahmen herausbilden, die für wahr erachtet werden. Und die werden dann zum einen weitergegeben an alle, die quasi innerhalb dieser Struktur lernen. Also ob jetzt in der richtigen Ausbildung, im schulischen Sinne oder einfach nur durch die praktische Erfahrung, ne, das ist dann im Endeffekt egal. Aber dadurch tragen sich eben bestimmte Erfahrungswerte, und das setze ich in Anführungszeichen, immer weiter. Es gibt einen Begriff dafür, Ecological Bias nennt sich das, geht so ein bisschen Richtung selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich eine Grundannahme habe und nach Beweisen dafür suche, dass die wahr ist, dann finde ich irgendwelche Sachen, die das immer wieder bestätigen und die eben dazu führen, dass meine Grundannahme immer plausibler erscheint, obwohl ich eigentlich keinen richtigen Beweis habe. Ne? Also eine sich selbst bestätigende Praxis wird immer dazu führen, dass Leute glauben, dass sie wahr ist. Und dieses Ausländer sind kriminell, das ist eben genau eine so eine Grundannahme. Ne? Die kommt aus einem rassistischen Gesellschaftsbild und trägt sich halt auch durch diesen ganz bestimmten Auftrag, den die Polizei in der Gesellschaft hat, in diese Institution. Und in der Erfahrung der Polizei, weil sie eben aufgrund ihrer Grundannahme immer auch mehr gegen rassifizierte Menschen als AusländerInnen markierte Menschen vorgeht, findet sie natürlich mehr als bei anderen Leuten, die sie eben nicht kontrolliert, ne? Oder auch zum Teil falsche Ermittlungsansätze annimmt, ne? Also bei den Ermittlungen zu den Anschlägen des NSU, sogenannten NSU, hat sich das ganz, ganz doll gezeigt, wie rassistisch die Ermittlungspraxis war, dass sie quasi nicht auf die Idee gekommen sind, dass es deutsche Rechtsterroristinnen sind, die ganzen Leute umbringen, sondern sie haben die ganze Zeit gedacht, okay, die Leute sind total kriminell, die da getötet wurden und im Umfeld der organisierten Kriminalität und Drogen und so weiter, ne, weil es quasi genau diese Grundhypothese sich da so krass ausgewirkt hat. Und dieses Erfahrungswissen, das wird eben immer weitergegeben. Die Polizistinnen lernen das, und so ist der Forschungsstand gerade, wohl mehr an ihrer praktischen Zeit auf der Dienststelle als in der Ausbildung selbst, die sehr akademisiert ist. Das ist zumindest gerade der Forschungsstand, ist aber schwierig, da weitergehende Aussagen zuzutreffen, weil die Polizei als Institution sich nämlich auch jeglicher Beforschung verwehrt. Ja, also insbesondere die Polizeigewerkschaften sind da sehr stark dahinter, sich nicht auf die Finger und in die Karten schauen zu lassen und werfen dann immer mit den Generalverdachtsvorwürfen um sich, anstatt eben ernsthaft zu sagen, okay, ja, wir sind eine demokratische Institution, die ist zur Transparenz verpflichtet und wir sind fähig zu Kritik und Reflexion und Verbesserungen. Genau, aber in dieser doch auch sehr patriarchalen, konservativen Institution Polizei ist man halt immer noch der Ansicht, dass das alles gar nicht so schlimm ist und alles gut läuft. Und die einzelnen Sachen, die bekannt werden, das sind dann die Einzelfälle, das sind dann die sogenannten schwarzen Schafe. Also auch hier nochmal ein weiteres Polizeiproblem, diese Kritikresistenz. Also die Polizei. Das war ein Teil von einem Interview über Polizeikritik von der Freitagsbämme. Wir haben, wie schon erwähnt, ein bisschen improvisiert, deswegen alles nicht so ganz abgestimmt, aber Die Sendung könnt ihr auch nachhören auf Spotify. Und die Freitagsbäume gibt es auch auf Spotify und noch andere Sendungen. Hört da gerne rein. Und genau, die komplette Sendung kriegt ihr da auch zu hören. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, spiele ich noch ein schönes Punklied, weil heute ja alles voller Punk war, weil ich gerne Punk höre. Hausverbot im Nanunana, es geht ums Klauen. Hausverbot im Nanunana von der Band Ersatzkopf. Wer gerne Punk und kapitalistische kritische Texte hört, der kann, dem empfehle ich die Band auf jeden Fall sehr. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende des Widerhalls angekommen, hier bei Radio Korax, bei dem Abendmagazin auf der 95,9. Moderiert habe heute ich den Widerhall, Nele von der Redaktion Wuterus. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören und konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Jetzt im Anschluss folgt heute am Donnerstag, den 20.11. um 19 Uhr der Süd-Nord-Funk. Und zwar Myanmar, Togo und China. Feministische Arbeitskämpfe in der Textilindustrie in Myanmar. Aufruhr und Proteste auf den Straßen in Lomé und Togo gegen die rund 60 Jahre währende Herrschaft der Familie Gnasingbe, dann die militärische Hochrüstung im südchinesischen Meer. Diese Themen scheinen nichts Verbindendes zu haben, doch alle drei Themen sind auf lokaler Ebene und im gelebten Alltag der Menschen präsent und sind Ausdruck der Polykrise, von der so viel auch die Rede ist. Ja, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.